God welcome in Jesus' name. Amen. Always call my children beautiful. I always look at them and say, I'm always telling them, you are so beautiful. Why are they beautiful? Why do I see, what do I see in them that is beautiful? You see, it's not the beauty of this world that I see. I see the word of God in the children's life. That makes me rejoice always. That makes me to be so glad. And call them beautiful. Gib mir diese Freude und deswegen nenne ich sie wunderschön. I look at them and say, you are also beautiful. Ich schaue sie an und sage, ihr seid alle so wunderschön. Because the word of God is our beauty. Denn Gottes Wort ist unsere Schönheit. You see, it's not our shape, it's not our face. Figur, nicht unser Gesicht. It's not our makeup. Nicht unser Make-up. It's not our dress. Nicht unsere Kleidung. But the word. Aber Gottes Wort. Today I look at Mercy and Jamie. I said, you are beautiful. Heute habe ich meine beiden Töchter angeschaut und gesagt, dass sie wunderschön sind. And we called the other Jenny's name and I said, she is also beautiful. Und meine andere Tochter, ich habe sie wunderschön genannt. Praise the Lord. Halleluja. I see my children always so beautiful. Für mich sind meine Kinder so wunderschön. Because the word of God is in their life. Denn Gottes Wort ist in ihrem Leben. The word of God is what I call beauty in people's life. Gottes Wort ist das, was die Schönheit im Leben von Menschen. It's not the face. It's not the. It's not the shape. It's not the height. Nicht die Größe. You see, it's not what the world calls beauty. Ist nicht das, was die Welt Schönheit nennt. Once I look at my children and I see how they are believing and trusting the word of God. Wenn ich auf meine Kinder schaue und sehe, wie sie Gottes Wort Vertrauen und festhalten. I'm so glad and I say you are all beautiful. Ich sage, ihr seid alle wunderschön. Praise the Lord. Halleluja. Today we will continue with our message. Heute geht es weiter mit der Predigt. Everlasting solution. Ewige Lösungen. That's what God wants for us. Das will Gott für uns. And not temporary solution. Und nicht bedingte Lösungen. You see, everlasting solution. Ewige Lösungen. That is what the kingdom of God wants for us. Das will das Königreich Gottes für uns. And not just temporary. Und nicht nur bedingte Lösungen. You see, a lot, they want solution, temporary or if it lasts or but I want the problem to be solved. Viele wollen bedingte Lösungen, also unbedingt eine Lösung haben und sind dabei bereit, über Leichen zu gehen. And that is why as soon as this they see or they notice any solution. Deswegen, wenn sie dann merken, dass es eine Lösung gibt, that there's anywhere solution is coming. Das sieht so aus, ob eine Lösung sich anbietet. If it's of God or not, they just embrace it. Ob es von Gott ist oder nicht, sie akzeptieren es. All they want to know is that that problem is solved. Alles, was sie wissen wollen, ist einfach nur, dass dieses Problem gelöst ist. The kingdom of God is not without problem. Das Königreich Gottes ist nicht ohne Probleme. That is how you handle the problem. Aber wie gehst du mit diesem Problem um? You see, it's how you, it's, the question is, what are you depending on? Die Frage ist, worauf verlässt du dich? What do you see? Was siehst du? Do you see the problem or do you see Christ? Siehst du das Problem oder siehst du Christus? And there are a lot of things that is that always block the everlasting solution. Es gibt viele Dinge, die diese ewigen Lösungen ständig aufhalten. You see, they block our everlasting solution. Die blockieren unsere ewigen Lösungen. And all this, we are to know that how to get them out of the way. Wir sollten wissen, wie wir das alles aus dem Weg schaffen. And last Sunday, I talked about beware of pretending spirit. Und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie wir uns in Acht nehmen vor falschen Geistern. I said, beware of imitation spirit. Nimm dich in Acht vor Lügengeistern. You see, religion spirit. Religiöse Geister. You see, a spirit of be careful. Dieser Geist der Vorsicht. Then always hoping spirit. Oder dieser Geist, der ständig hofft. Because we are not please God by hope. Du kannst Gott nicht gefallen durch Hoffnung. It is faith that please God, and not hope. Der Glaube gefällt Gott und nicht Hoffnung. But we still hope. Aber trotzdem hoffen wir. But not because of us. Aber nicht wegen uns. We don't hope because of us. Wir hoffen nicht wegen uns. We live in faith. Wir leben im Glauben. But for the world, you see, it's our hope, hope for them. Für die ist es Glauben. Es ist Hoffnung. Today we will talk about that of religion spirit. Heute sprechen wir über den Religionsgeist. Beware of religion. Nimmtlichen Acht von Religion spirit. In seinem Geist. You see, religion and his spirit. Religion und sein Geist. Religion and his spirit. Religion und sein Geist. And always learn to separate Christ from religion. Lerne immer Religion von Christus zu trennen. You see, you always learn to separate Christ from religion. Christus von Religion zu trennen. When you meet people, wenn du Leute triffst, and you are speaking Christ to them, und du mit ihnen über Jesus Christus sprichst, they always come out with, I am a Catholic. Sagen sie gerne, dass sie katholisch sind. You see, they come up with, I am evangelist. Oder evangelisch. Or what do you call it? Anglican. You see, then some say they are Muslim. You see, my answer is always, I'm not talking about religion. Meine Antwort ist immer, ich spreche nicht über Religion. If somebody tell me, I am a Catholic. Jemand mir sagt, ich bin katholisch. And as I ask him that, do you know Jesus? Und dann, that's always my question. Ich frage, kennst du Jesus Christus? Do you know Jesus? Kennst du Jesus Christus? And when they understand it, they always say, I'm a Catholic. I know Jesus. Und anstatt, dass sie die Antwort beantworten, sagen sie eher, ja, ich gehöre zu den Katholiken, ich gehöre zu den Evangelien. And my reply to them is always, I'm not talking about religion. Aber ich antworte dann, dass es mir nicht um Religion geht. I'm talking about a person. Ich spreche über eine Person. You see, Christ is a person and not a religion. Christus ist eine Person und keine Religion. Praise the Lord. Halleluja. I'm talking about him. Do you know him? You know this person. Über ihn kennst du ihn. Kennst du diese Person? You know this person. Kennst du diese Person? That his name is Jesus Christ. Das Name Jesus Christus. Christ's name is not religion. Der Name von Christus ist nicht Religion. Praise the Lord. Halleluja. There are people without religion. Do you know that? Es gibt Menschen ohne Religion. Do you know that there are people without religion? That they say that I don't have any religion. Sagen I don't belong to any group of any of Religion. The group. Sie haben keine. There are people without religion. Es gibt Leute ohne Religion. And you can say, I don't want any religion. Du kannst auch sagen, ich möchte keine Religion. You see, I don't want any religion. Ich will damit nichts zu tun haben. But and that you don't want any religion does not mean you are not of Satan. Or you are of Satan or you are not of Satan or you are of Christ. Aber nur weil du dich, weil du sagst, dass du keiner Religion zugehörst, heißt nicht, dass du nicht entweder zum Teufel gehörst oder zu Jesus Christus. You see, look at the three. Christ. Christus. Satan. Der Teufel. Then religion. Und Religion. And you can be here on earth without religion. How many of you know that? Du kannst hier auf Erden sein ohne Religion. You can be here without religion. Du kannst hier sein ohne Religion. And believe it. Und leben. I'm not a Christian. I'm not a Muslim. You say Hindu or whatsoever. I don't worship any of those things. You ich bete niemanden an, oder? You know the atheist. You see, they don't even believe there is God. Sie glauben nicht, dass es Gott gibt. But there is nobody without spirit. Aber es gibt niemanden ohne Geist. You know, I don't know if you are understanding me. There are people without religion. Es gibt Leute ohne Religion. But there is nobody without spirit. Aber es gibt niemanden ohne Geist. That alone separates the kingdom of God from das religion. Das alleine trennt das Königreich Gottes von Religion. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Psalm 14. Psalm 14, 1. The atheists, they call, they say themselves, they don't believe in any God. They don't believe there is a God. Sie glauben nicht, dass es einen Gott gibt. They don't believe there is a God. They believe there is no God at all. Sie glauben, dass es keinen Gott gibt. And in Psalm 14. Psalm 14. Verse 1. Psalm 14, Vers 1. He said, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. The fool hat said in his heart, there is no God. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. You know, when you say today here on earth that there is no God. Wenn du hier auf Erden sagst, dass es keinen Gott gibt. Nobody will see you as a fool. Keiner würde sagen, dass du dumm bist. The government will not see you as a fool. Die Regierung würde nicht sagen, du bist dumm. They will just say you don't believe. Sie würden einfach sagen, ja, ich glaube einfach nicht. You see, the society will not say die Gesellschaft würde dich nicht als dumm abstempeln. Even religion will not even say it. Religion würde das nicht sagen. Because so many are so tired of even this religion. Weil viele haben diese Religion, haben Religion satt. They are so tired. Sie haben Religion satt. Praise the Lord. Halleluja. And in Proverbs 26. Sprüche 26. Proverbs 26. We'll quickly read from 1 to 12. 1 bis 12. As snow in summer. Praise the Lord. Halleluja. Proverbs 26 from verse 1. Sprüche 26 von Vers 1. As snow in summer and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool. As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the costless shall not come. The whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. 4. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. You know, we have just read Psalm 14, verse 1, that said, the fools are those that say there is no God. In Wort 14,1 gelesen, wo steht, dass der Dumme sagt, dass es Gott nicht gibt. And here in verse 4, is telling us, answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Und hier steht, antworte einem Narren nicht, damit seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. In another word, you are owing him love. Du schuldest ihm Liebe. You are owing that fool the word of God. Du schuldest diesem Dummkopf Gottes Wort. You see, it's only the word of God that you have. You should always have for them. Nur Gottes Wort sollst du für diese Menschen haben. You see, I'm not just talking, you see, accepting or compromising with them. Nicht einfach nur reden, kompromissbereit sein und alles schlucken. You see, a lot behave like fools today. Viele verhalten sich wie Dumme. A lot behave like fools. Viele verhalten sich dumm. As if there is no God in their life. So als ob Gott nicht in ihrem Leben ist. You see, they don't want to see that there is God in their life. Sie wollen nicht erkennen, dass Gott in ihrem Leben ist. Always have, you see, always be ready to answer, to give them the true answer from the Lord. Sei man bereit, ihnen die wahre Antwort von Gott zu geben, und das ist die Liebe Gottes. Answer a fool according, verse 5. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. You see, answer a fool, answer them. Antworte ihnen. You have to learn how to answer them. Du solltest lernen, wie man ihnen antwortet. You know, when you are talking about, when you come to somebody and say, do you know Christ? Wenn du zu jemandem kommst und sagst, kennst du Christus? You know Jesus. Kennst du Jesus? Then he's telling you, I'm a Catholic. Er sagt, ich bin ein Katholiker. That person doesn't know. He doesn't even know God. Die Person kennt Gott nicht. Because if you say you are a Catholic. Wenn du sagst, dass du Katholik bist. When I ask that, you know Jesus. Wenn ich dich eigentlich auf deine Beziehung zu Jesus Christus anspreche. If you are really a child of God. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist. And you know the truth to some extent. Und du kennst die Wahrheit. You will know that the answer should not be I am a Catholic. Du wirst wissen, dass die Antwort niemals ist, dass du ein Katholiker bist. Praise the Lord. Halleluja. Verse 6. He that sendeth a message by the hand of a fool, cutteth off the feet, and drinketh damage. The legs of the lame are not equal. So is a parable in the mouth of fools. As he that bendeth a stone in a sling, so is he that giveth honor to a fool. You know, people praise them. Leute loben sie. They praise them. They give them honor. Do you know, have you seen it? They praise them, they give them honor. Die Leute werden geehrt. Maybe because of the money they have achieved. Wegen dem Geld, was sie verdient haben. Or whatever they have achieved in the natural. Oder was auch immer sie erreicht haben auf der Welt. You see, whatever they have, you know. There are a lot of things, you see, that they have achieved in the natural. Die sie im Natürlichen erreicht. And because of that, people honor them. Deswegen ehren Leute sie. And he said, as he that bendeth a stone in a sling, so is he that giveth honor to a fool. You know, they talk about them, what they have achieved. Sprechen über diese Menschen, was sie alles erreicht haben. And they honor them even when they die. Und sie ehren sie sogar, wenn sie sterben. They don't talk about God or they don't talk about Christ at all. Hier geht es nicht um Christus. You see, it's just about what that person has achieved. Es geht nicht um das, was dieser Mensch erreicht hat. What he achieved without Christ. Was er ohne Jesus Christus erreicht hat. As a thorn goeth up into the hand of the drunkard, so is a parable in the mouth of fools. That's verse 9. The great God that formed all things, both rewarded the fool and rewarded transgressors. As a dog returned to his vomit. You know, a dog always goes to his vomit. Ein Hund geht immer zurück zu dem, was er erbrochen, zu seinem Erbrochenen zurück. Do you know how vomit look like? Wisst ihr, wie Erbrochenes aussieht? Returning there. Wieder zurück dort. He says, so a fool returning to his. So geht ein Narr zurück zu seiner Dummheit. Praise the Lord. Halleluja. The fool returned. You see, he returned, he's returned. Geht zurück. Just like a dog returned to his. Wie ein Hund zurückgeht. See that a man wise in his own concept. There is more hope for a fool than of him. You see, somebody, he even says somebody That is wise in his own eyes. Jemand, der weise ist in seinen eigenen Augen. That we say, I don't need anything from God. Der sagt, ich brauche nichts von Gott. You see, I don't need anything from the church. Ich brauche nichts von der Gemeinde. I don't need anything from the man of God. Ich brauche nichts von diesem Mann Gottes. You see, I don't need anything from Jesus. Ich brauche nichts von Jesus Christus. You see, I just want to do what seems good in my own eyes. Ich will das tun, was in meinen Augen richtig erscheint. It says, see thou a man wise in his own concept. There is more hope for of a fool than of him. He's saying that even when you even have Christ, but along the line, you see the song we sang today, that I will continue standing upon the word of God. That no matter anything, nothing can take me out of the word of God. But somebody that will, you know, after standing on the word of God for some time, then later, I'm not saying, you see, I want to be wise on my, I want to have, you see, I want to do things on my own. Und dann aus diesem Glauben aussteigen möchten oder aus diesem Glaubensbereich aussteigen möchten und Dinge selbst in die Hand nehmen möchten. You see, wise in his own concept. Weise in seinen eigenen Augen. There is more hope of a fool than of him. Praise the Lord. Halleluja. And that's why you never go back. Sie gehst nicht zurück. Learn never to go back to the world. Lerne immer zurück zu Gottes Wort. Learn never to stop following the word of God. Lerne Gottes Wort niemals aufzugeben. To stop following God. Und niemals Gott nicht mehr nachzugehen. Proverbs 29. Sprüche 21. So, Sprüche 29. Vers 11. Sprüche 29, 11. A fool uttereth all his mind, but the wise man keepeth it in till afterwards. A fool uttereth all his mind. Ein Tor lässt alle seinen Unmut freien Lauf. The question is not, the problem is not you uttering your mind. Das Problem ist nicht, dass du deine Gedanken äußerst. You see, it is who you are uttering your mind to. An wem gibst du diese Gedanken weiter? Who are you bringing out things to? Zu wem sprichst du? You see what you have inside. Was in dir ist. You see what God has sealed with his own spirit. Was Gott besiegelt hat mit seinem eigenen Heiligen. You know, Satan never knew anything. Der Teufel weiß nicht. From God's children. Von Gottes Kindern. Until we reveal it. Erst wenn wir es auf ihm offenbaren. Let us go to 1 Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Let us go to 100. First Corinthians 2, verse 7 and 8. 1. Korinther 2, 7 und 8. Then maybe 9. Then look at it from 7. And we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. Satan does not know it. Der Teufel kennt diese Weisheit nicht. For had they know it, they would not have crucified the Lord of glory. You know, if Satan know that Jesus That is that was going to just save us. Hätte der Teufel gewusst, dass, dass der Tod von Jesus Christus uns retten würde, could have not allowed it. Hätte er fight it. Hätte er dagegen gekämpft. He said, I wish none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Because, you know, anything of God is well protected. Denn alles von Gott ist gut beschützt. He said he sealed us with the Holy Spirit. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. You see, what we are having with him, he sealed it with the Holy Spirit. Das, was wir mit ihm haben, hat er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Until you release it out, they don't even know what is happening. Sonst wissen die gar nicht, was vorliegt. Praise the Lord. Halleluja. Sometimes we always think that the devil, that you don't know everything. He doesn't know anything. Ich glaube, der Teufel weiß alles, aber er weiß nichts. And I say, when you also are rejoicing, you are dancing, you are praising God, he's so confused. Wenn du dich freust und den Herrn lobst, ist er verwirrt. He's asking what is happening, what is happening. Was passiert da? You see, if not, he's not supposed to be confused. If he can know everything. Müsste eigentlich nicht verwirrt sein, wenn er alles wüsste. Praise the Lord. Halleluja. Mm. Remember today's message. Erinnere dich an die heutige. Beware of religion and its spirit. Nimm dich in Acht vor Religion und seinem Geist. As I've said earlier on, there are people without religion. Es gibt Menschen ohne Religion. You can say I don't want any religion. Du kannst sagen, ich will keine Religion. You can be here on earth without a religion. Du kannst hier auf Erden sein ohne Religion. Example, I'm a Christian, I'm a Muslim, so on and so forth. Beispiel, ich bin ein Katholik oder Muslim oder sonstiges. You see? But there is nobody without, let me come here, a nationality. Es gibt niemanden ohne Nationalität. There's nobody without a nationality. Es gibt niemanden ohne Nationalität. Or have you seen anybody that would say, I don't have a country? Es gibt immer jemand, also jemand ist immer irgendwo geboren auf dieser Welt. Zu irgendeinem Land gehört er. I don't belong to any country. There's nobody. Niemand ist so. But there are people without religion. Es gibt Menschen ohne Religion. But there's nobody without nationality. Es gibt niemanden ohne Nationalität. I'm not a Nigerian, I'm not Ghana. You see, there's nobody like that. So also, there is nobody without a spirit. Genauso gibt es auch niemanden ohne Geist. Nobody without a spirit. Kein Mensch ist ohne Geist. Without a spirit, you cannot live here. Ohne Geist kannst du hier nicht leben, du bist tot. And without a body also, you cannot be here, you are illegal. Kannst du hier nicht sein auf dieser Erde. In James 2, look at James 2. Jakobus 2. James 2, 26. Jakobus 2, 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. You see, he said a spirit without the body. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. The body needs the spirit and the spirit needs the body. Geist, nobody without spirit. Es gibt niemanden ohne Geist. And you are more of the spirit than your body. Du gehörst mehr zum Geist als zu deinem Körper. And that is why when you die, your body decays. Wenn du stirbst, dann vergeht dein Körper. But your spirit lives forever. Aber dein Geist lebt. Who understand that? You see, you are more of the spirit than the body. Ist mehr vom Geist als vom Körper. And that is why once you die, wenn du stirbst, you see, the body decay. Der Körper. But the spirit lives forever. Aber der Geist lebt für immer. Saved or unsaved. Ob du erlöst bist oder nicht. If you are saved or unsaved, your spirit lives forever. Dein Geist lebt für immer. Your spirit, the spirit of the saved, is with the Lord. Der Geist, der erlöst ist bei dem Herrn. And that of the unsaved go to hell. Und der Geist, der ungläubig geht in die Hölle. Save and unsaved, they both live forever. That's the spirit, two spirits. Immer, beide Geister. There are two spirits on earth. Zwei Geister auf Erden. Two spirits on earth. Zwei Geister auf Erden. Christ spirit Der Geist von Christus. And Satan's spirit. Und der Geist vom Teufel. That is what we call the natural spirit. Also den natürlichen Geist. God's spirit or Satan's spirit. Gottes Geist oder Geist des Teufels. Let us go to John 1. Johannes 1. John 1. Johannes 1. From 11 to 13. Johannes 1, 11 bis 13. He came unto his own, and his own received him not. That's Jesus. Er kam in sein Eigentum, und seine nahmen ihn nicht auf. You see, he came unto his own, but his own received him not. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht an. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. You see, one born is one. To be born of blood. Geboren aus dem Blut. You see, to be born of the will of man. Aus dem Willen des Fleisches. You see, you have to have spirit. Du musst einen Geist haben. To be able that you are now a person. Und du eine Person bist. Birth of God. You see a true birth here. You see, to be born of man and to be born of God. Aus dem Menschen geboren zu sein und aus Gott geboren zu sein. Jesus came with another spirit. Jesus kam mit einem anderen Geist. Jesus did not come because of religion. Jesus kam nicht wegen Religion. He came with another spirit. Er kam mit einem anderen Geist. You have a spirit. Let me say, you are a spirit. Du bist ein Geist. And you live in a body. Du lebst in einem Körper. It does not mean that you are a religion. Das heißt nicht, dass du eine Religion bist. You see that you have a spirit and you live in a body. Dass du einen Geist hast. Does not mean you are a religion. Das heißt nicht, dass du eine Religion bist. Praise the Lord. Halleluja. Please just listen. Two spirits. Zwei Geister. And these two spirits, they are not religion. Diese zwei Geister sind nicht Religion. You see? They don't have anything to do with religion. These two spirits. Die haben nichts mit Religion zu tun. You are born into this world. You see, a baby doesn't have anything to do with religion. Ein Baby hat nichts zu tun mit Religion. But you have a spirit. Es hat einen Geist. Because religion is outside. Religion ist außen. The spirit is inside you. Der Geist ist in dir drin. Religion is not in your spirit. Religion ist nicht in deinem Geist. It's in your mind. Es ist in deinen Gedanken. And not in your spirit. Und nicht in deinem Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Again, as a baby, your spirit is not religion. Als ein Baby ist dein Geist nicht Religion. But the spirit that you have is not of God. Aber dein Geist, den du in dir trägst, der ist nicht von Gott. Du als ein Baby. Auch als ein Baby. Because, you know, David said. He said, in sin did my mother conceive me. In Sünde hat meine Mutter mich gezeugt. You know, what makes us sinners is not even what we do. Das, was uns zu Sünden macht, was inherited. Tun, sondern es ist ein Erbe. We all inherited this sin. Wir haben die Sünde geerbt. From Adam and Adam Eve. Eva. You see, you are not born with it. Sie sind damit geboren. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it is inheritance. Es ist ein Erbe. That's why babies, you see, they inherit it also. Sind Babys erben das. It's not a... Praise the Lord. Hallelujah. David said, in sin did my mother conceive me. Sünde hat seine Mutter ihn empfangen. Sin was inherited. Sünde wurde geerbt. Vererbt. It's not your lying, your stealing, your killing that make you a sinner. Nicht dein Lügen und dein Stehlen macht dich zum Sünder. Your spirit, your soul and your body. Dein Körper, dein Geist, it's not a religion. Keine Religion. You see, you as a person, you are not a religion. It's a spirit, soul and body. Du bist Körper, Geist und Seele. You are just born into this earth. Du bist auf diese Welt geboren. You see, you are born here, the kingdom of earth. You see, the kingdom of this world. Das Königreich dieser Welt geboren. You see, you are born into this very place. Du bist auf diesen Ort geboren. Not, you are not a religion, but you are a person. Eine Person. So also, if you are born into the kingdom of God, you see, you are not a religion. You are born into a kingdom. Just like you are born into this world. That's how you are born into the kingdom of God. Who understands what I'm preaching, the message? You see, religion is just outside it. Oh my God. Religion is outside. It's nothing, I have nothing to do with man. Es hat nichts mit den Menschen zu tun. Satan. Let us go further. Praise the Lord. Hallelujah. You are not born into a religion. Du bist nicht geboren in Religion. You see, as you are born into the earth. Wie du auf die Welt geboren wirst. And as you are born into the kingdom of God. Und wie du in das Königreich. You see, you are not born into a religion. Du bist nicht geboren in einer Religion. There are two spirits on earth. Es gibt zwei Geister. Christ spirit. Der Geist von Christus. And the natural spirit. Der natürliche Geist. Which is of Satan. That is the natural spirit. Vom Teufel sind. Satan control it. Der Teufel kontrolliert es. Control the natural spirit. Er kontrolliert den natürlichen Geist. Christ control his own spirit. Christus kontrolliert seinen eigenen Geist. And Satan is behind religion. Der Teufel ist hinter Religion her. He's behind religion. Er ist hinter Religion her. You know, people would think that Satan is so dumb. Viele Leute glauben, dass der Teufel dumm ist. Look at how he came to Eve. Schaut euch aber an, wie er zu Eva gekommen ist. You see it? So clever. So gerissen. He did not come with a lion that can fight. You see that? Der ihr Angst macht. Oh, you see? He just came with something so cunning. Er kam mit etwas, was so listig war. He injected religion into people's mind. Er hat die Religion in das Herz der Menschen eingepflanzt. You see, he injected religion into people's mind. Er hat Religion. Because the spirit has nothing to do Gedanken with the false spirit. They don't have. You see, religion is just spirit. Denn beide Geister haben einfach nichts mit dieser Religion zu tun. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom is your spirit. Das Königreich ist dein Geist. First of all, the kingdom is not properties. Das Königreich ist nicht Besitz. Look at Colossians 1. Kolosser 1. Let us go to Colossians 1. Colossians 1, verse 13. Colossians 1, 13. He said, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. He translated us into the kingdom of his dear Son. Er ist versetzt in das Königreich seines geliebten Sohnes. We were once in the kingdom of darkness. Wir waren einmal im, wir haben zum Königreich der Finsternis gehört. He's not talking about property here. Es geht hier nicht um Besitz. Your house. Dein Haus, car. Dein Auto. But your spirit. Und dein Geist. He's talking about your spirit. Es geht um deinen Geist. That it was first that of the of darkness. Das zuerst hat er zu Dunkelheit. But now of the kingdom of his dear son. Aber jetzt zum Königreich seines Sohnes. And the kingdom is your spirit. Und das Königreich ist dein Geist. In Luke 17, let us go there. Lukas 17. Lukas 17, 20 und 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird euch sagen, siehe hier, oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter uns, unter euch. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 19, let me read from 19. And he said unto him, okay, from 20 and 21. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. The kingdom of God, you know, they wanted to know what it is. That you just say, oh, Pala, look at the kingdom of God. You see, it's not property. It's not things outside. Neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is within you, is in you. You see, he's talking about your spirit. That the kingdom of God is going to go into your body. Das Königreich Gottes in deinen Körper gehen wird. You are carrying the whole kingdom of God everywhere. Das ganze Königreich in dir. That's a change in the spirit. Das ist eine Veränderung im Geist. Both saved and unsaved, your kingdom is in your spirit. Ob erlöst oder unerlöst, dein Königreich ist in deinem Geist. You see, the those in the world that are without Christ, their kingdom is in their spirit. Die Königreich ist in ihrem Geist. The those that are of Christ, die von Christus sind, our kingdom is in our spirit. Unser Königreich ist auch in dem Geist. Praise the Lord. Halleluja. I don't know where you belong to. Ich weiß nicht, wohin ihr gehört. That of the earth or that of Christ. Ob ihr zur Erde gehört oder zu Christus. Jesus talks about heaven and earth. Christus hat über Erde und Himmel und Erde. No, he talks about heaven and earth. Himmel und Erde. You know, as the kingdom of God come into you. Wenn das Königreich Gottes in dich hineinkommt. You see, entered into you. Wenn es nicht hineinkommt. Heaven entered into you. Ist der Himmel in dich hineinkommt. And that's how you are in heaven. So bist du im Himmel. You see, heaven entered into you. If you are really saved. Wenn du wirklich erlöst bist. So also, earth. To be in earth is not just outside. Es ist nicht nur äußerlich. It's the spirit. Das ist der Geist. There's no third party. Heaven or earth. Entweder Himmel oder Erde. You are one of both. Von, zu einer Seite gehörst du. And there's one thing. Satan knows the earth very well. Der Teufel kennt die Erde sehr gut. You know that. You know in Revelation. He talks, he was driven from heaven to earth. Er wurde aus dem Himmel geschmissen und auf die Erde verbannt. And in Job 1:7. And God asked him, where are you? Where have you been? He said, you have been walking around everywhere. Und ey. Ich habe eins lesen, dass er auf der Welt rumschreunert, um zu suchen, um zu zerstören. That was what he said. Das hat er gesagt. Then he also know there is heaven. And he knows that heaven is the right place that God made for man. Er weiß, dass es einen Himmel gibt und dass der Himmel der rechtmäßige Ort für uns Kinder Gottes ist. You see, he knows that heaven is the right place. Der Himmel ist der richtige Ort, der rechtmäßige Ort für die Menschen. And you know, if you look at how God created here. Wenn du anschaust, wie Gott die Erde erschaffen hat. He created the earth. You know, when Jesus came, he said, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Because everything is coming from heaven. Und alles kommt aus dem Himmel. And God, when he was going to create here, und als Gott the earth, diese Erde erschaffen hat, heaven where he is, der Himmel dort, wo er it is invisible. Es war unsichtbar. But he wanted to make a place that is visible. Er wollte einen Ort heaven herstellen, der sichtbar ist. You see a visible heaven ein here on earth. Himmel hier auf Erden. And Satan was so jealous of this visible heaven. Eifersüchtig auf diesen sichtbaren Himmel. Because he sees it so perfect. Und er hat diesen Ort als vollkommen gesehen. Remember when God created everything, he said they are so good. Gott erschaffen hat, hat gesagt, es ist gut. And Satan was so jealous of man. Und der Teufel war so eifersüchtig auf that Menschen. That he knew everything that belonged to them. Dass er nicht verstehen konnte, wie Gott den Menschen. Remember, he was an angel. Und er war vorher ein Engel. Praise the Lord. Halleluja. God made a visible heaven. Gott hat einen sichtbaren Himmel für den Menschen gemacht. And Satan was so jealous. Und der Teufel war so eifersüchtig darauf. In Hebrew 1, look at Hebrew 1. Hebräer 1. Hebrew 1. If you read, look, let us look at verse 4. 4. Verse 4 and 5. Hebräer 1, Vers 1. It said, being made Hebräer so 1, much 4 und 5. Better than the angels. He's talking about Jesus Christ here. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Er spricht über Jesus Christus. That Jesus Christ is made better than the angels. Dass Jesus über den Engeln steht. As he had by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. None of the angels. Zu keinem der Engel hat er das gesagt. Hat er sich als Vater erklärt. Then that of man, look at that of man. Hier redet er über die Menschen auch. Hebrew 2. In Hebräer 2 redet er über die Menschen. In Vers 6. Vers 6. He said, but one in a certain place testifies, saying, what is man that thou art mindful of him? You know, the Lord loved man so much. Der Herr liebt uns Menschen so From the beginning. Das von Anfang an schon. We are always full in his mind. We are always in his mind. Wir sind immer in seinen Gedanken. Our mind, you see, is always full of us. Er ist immer voll von uns. His mind is always full Meine of Gedanken us. Sind immer voll von uns. He said, what is man that thou art mindful of him? Or the son of man that thou visited him? Upon everything, you see. Obwohl all diese Sachen passiert sind. The love is still there. Die Liebe dennoch dafür. He said, thou madest him a little lower than the angels. Verse 7. 7. A little, just a little, ein lower wieder, than niedriger the angels. Als die Engel. You see, that is without Christ. Ohne Christus. The natural man is, der natürliche Mensch, you see, lower, just a little lower than the angels. Ist niedriger als die Engel. But with Christ, aber mit Christus, we are going to judge the angels. Werden wir über diese Engel richten. That crowned him with glory. That's man. And honor, and did set him above the works of your hand. You see, he gave us the earth, the hand of you, the work of his hand. Die Werke seiner Hände. You see, everything he worked for, he just gave it to man. Erschaffen hat uns übergeben. Praise the Lord. Halleluja. And Satan was so jealous of us. So eifersüchtig auf uns. How can he give them just everything, just like that? Wie kann er ihnen einfach alles so übergeben? Just like that. Einfach so. You know, after the fall of man. Nach dem Sündenfall. And Satan, he knew that man will look for this heaven. Der Teufel wusste, dass der Mensch nach diesem Himmel suchen wird. You see, where, you know, what he stole from them. Das, was er von ihnen genommen hat. You see, the victory he stole from them. Den Sieg, den er von ihnen genommen hat. You see, he knows that they will look for ways to get it back. Er weiß, dass dass sie nach einer Möglichkeit suchen werden, diesen Himmel wieder zurückzugewinnen. He knows that man will look for ways to get this heaven back. Zurück zu diesem Himmel the visible heaven that God created for sichtbaren Himmel wieder haben. So he gave them religion. Das hat er ihnen Religion gegeben. He brought religion. Different form of religion. Verschiedene Arten von Religion. Because he knows that through religion you can never get into that heaven. Er weiß, dass mit praise the Lord. Halleluja. Who understands? Denn er weiß, mit Religion kannst du diesen Himmel nicht erreichen. You see, through religion you can never get into that heaven. Durch Religion kannst du diesen Himmel. And that's why he brought it. So that people will now be fighting for religion. The religion, they will be fighting themselves. Um Religion kämpfen. The Christian, the Muslim, they will be fighting. Damit sie sich bekämpfen. A man today, you see, they see religion the way to heaven. Und der Mensch sieht und denkt, dass Religion der Weg zu look at the Muslim. They will say they are going to, they will go there. Sie sagen sie. They see religion as the way that they are going to go there. Die Religion der Weg zu Gott ist. And religion. In that religion, they labor to get into heaven. In dieser Religion kämpfen sie darum, in den Himmel zu kommen. And to be in heaven is not through religion. Und im Himmel zu sein ist nicht durch Religion. But allow Jesus to come into you. Aber lass zu, dass Jesus nicht hineinkommt. Allow Jesus to change that your spirit. Lass zu, dass Jesus deinen Geist verändert. It's not about religion. It doesn't have any business with religion. Hat nichts mit Religion zu tun. Oh my God, I don't know if you're understanding me. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Matthew 4. Matthäus 4. If you can understand here very well, you will know who you are. Wie sie Schilder verstehen, werden wir auch wissen, wer wir sind. You will not be afraid of things. Wir werden keine Angst haben vor Dingen. Matthew 4. Matthäus 4. Verse 17. Matthäus 4, Vers 17. He said, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah und herbeigekommen. Jesus did not say, religion is at hand. Er hat nicht gesagt, Religion ist nah. But he said, the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels ist. That is going to be in you. Das in dir sein wird. In your spirit, you see. Geist. That is going to go into you. Das in dich hineinkommen wird. Jesus saying a change in the spirit is at hand. Es gibt eine Veränderung im Geist. A change in the spirit has come. Ist gekommen. Because God his spirit. In Gottes Geist. And he sees the spirit. Und er sieht auch den Geist. He communicates with the spirit. Er kommuniziert mit dem you Geist. See, spirit to spirit, and not spirit to religion. Nicht Geist zu Religion. Praise the Lord. Halleluja. You see, spirit to spirit. Geist zu Geist. A change in the spirit. Eine Veränderung im Geist ist nah. Allow heaven to come into you. Lass zu, dass der Himmel in dich hineinkommt. Allow it to come into you. Lass zu, dass das in dich hineinkommt. You know, everybody have been having the earthly spirit. Jeder hat den irdischen Geist. Before the coming of Christ. Bevor Christus gekommen ist. We all have the same spirit. Wir haben den gleichen Geist. And now, when he now came. Aber als er dann gekommen ist. He said, I have come with another spirit. Hat er gesagt, ich bin mit einem neuen Geist, mit einem anderen Geist. That I'm going to put into you. Den ich in euch einsetzen werde. You see, the kingdom of God is in you. Und das Königreich Gottes ist in euch. Religion is outside. Religion ist draußen. But the kingdom of God is inside. Gottes ist innen drin. And Jesus said, I have come. I come and another spirit has come. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. And he said, no religion. You see, no religion can give you the spirit. Und keine Religion kann dir diesen Geist geben. And no religion can change your spirit. Keine Religion kann deinen Geist ändern. Because your spirit and religion, they don't even have anything to do. Dein Geist und Religion haben nichts miteinander zu tun. The spirit was only injected into your mind. Religion meinst du? The religion. Religion wurde einfach nur in deine Gedanken gepflanzt. That is why you know some are born again. Einige sind wieder filled with the Holy Ghost. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. You see, their life is still religion. Ist immer noch Religion. Because the mind is full of that religion. Voll von dieser Religion. Their spirit is saved. Ihr Geist ist who understand? These people, their spirit, they can be saved. Sie können, but the center just inject the religion into their mind. Aber der Teufel hat diese Religion in ihre Gedanken gepflanzt. And what they have in the spirit cannot come out. Und was sie im Geist haben, kann nicht rauskommen. And because what is in the mind is preventing what is inside to come out. Das, was drin ist, auf, rauszukommen. And in Romans 8. Look at Romans 8. Before Romans 8, you know, in John 14, Johannes 14, verse 6, Vers 6, Jesus says, I am the way. Ich bin der Weg. I am the life. I am the truth. Ich look at John 14. Johannes 14. John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. How do you come unto the Father? Wie kommst du zum Vater? A spirit to spirit. Von Geist zu Geist. No spirit of man can change without me. Kein Geist eines Menschen kann sich verändern ohne Jesus Christus. You see, no man's spirit can. No, you see, praise the Lord. Halleluja. And in Romans 8. Römer 8. Romans 8. Römer 8. Vers 9. Vers 9. But you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. If any man hath not the spirit of Christ, he is none of his. Christ came for a change in the spirit. Denn Christus gekommen, um deinen Geist zu verändern. If you don't have the spirit of Christ in you, you are not of Geist you are Gottes not of in his. Dir hast, dann gehörst du nicht zu Jesus Christus. You know, you can understand religion very well. Du kannst Religion gut verstehen. You see, 1 plus 1 is always 2. 1 plus 1 ist immer 2. That the kingdom of Christ. Und das Königreich von Christus. It takes Jesus himself to understand. Es braucht Jesus selbst, um das zu verstehen. Because 1 can be 100. Der 1 plus 1 kann 100 sein. You can never, the natural man can only. Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen. Because it has, you know, flesh and the spirit. They can, they're opposites. The flesh cannot understand what is in the spirit. Das Fleisch kann nicht verstehen, was in the spirit. And that's why for God's children, for you to understand what is in the spirit, you have to go through the word of God. Also, damit du verstehen which kannst, is spirit and life. Was in deinem Geist vorgeht, musst du in Gottes Wort gehen. Who understand? You see, without that, you cannot know what, you cannot understand what is in the spirit. Ohne kannst du nicht verstehen, was in the spirit. And that's why you have to humble yourself before the word. Musst du dich demütigen, the word of God. Vor dem Wort Gottes. Then you now understand the spirit world. Die geistliche Welt. To understand the spirit world is so easy. Die geistliche Welt zu verstehen ist einfach. It needs humble. Es braucht Demut. The kingdom of Christ is who you are in the spirit. Das Königreich von Christus ist das, was du im Geist bist. You can say you don't have anything to do with religion. Du kannst sagen, ich habe nichts mit Religion zu tun. I don't have an example myself. Ich zum Beispiel. I don't have anything to do with religion. Mit Religion. Oh, praise the Lord. Halleluja. You and me, we don't have anything to do with religion. Wir haben nichts zu tun mit Religion. You cannot say you don't have anything to do with your spirit. You sagen, know that. Ich habe nichts mit meinem Geist zu tun. You see, now the spirit, the part of you that is born again. Teil von dir, der wiedergeboren ist. You cannot say you don't have anything to do with your spirit. Du kannst sagen, ich habe nichts mit meinem Geist. Just like the book of James said, you see. Kurs. The spirit and the body. Geist und Körper gehen zusammen. Jesus said, "The change in the spirit has come." Eine Veränderung im Geist passiert. Matthäus 4:17. And not a change of religion. Und nicht eine Veränderung von Religion. Religion cannot change your spirit. Religion kann deinen Geist nicht ändern. But your mind. Und deine Gedanken. It's only your mind that it can. Und deine Gedanken. If you allow it. Wenn du es zulässt. You know, when people are speaking religious to us, if we keep on listening, it affects your mind. Wird es anfangen, unsere Gedanken they are writing something in your mind. zu verändern. Es wird deine Gedanken beeinflussen, genau. You see, it's only spirit that can change spirit. Nur der Geist kann den Geist verändern. It's only spirit that can change spirit. Der Geist kann den Geist and that's why the word of God is spirit, is life. Deswegen ist Gottes Wort Geist zu leben. John 6, you see, his spirit and his life. And that is why you can't change the spirit. Deswegen kannst du den Geist verändern. The old spirit in you. Den alten Geist in dir. The kingdom is in you. Das Königreich Gottes ist in dir. Religion is not in you. Religion ist nicht in dir. It is your spirit that is in you. Es ist dein Geist, der in dir ist. Spirit, soul and body. Geist, Körper und Seele. Religion is outside. Religion ist draußen. Your spirit. Aber dein Geist. Safe or unsafe. Ob erlöst oder unerlöst. It's inside. Ja, inside. Drin. You see, spirit safe or unsafe, it's inside. Es ist innen drin. And Christ's kingdom, we know Christ works from inside out. Wissen, everything from innen nach außen in his kingdom is working from inside out. Königreich arbeitet von innen. And that is why the Bible said, as a man thinketh in his heart, sagt so, Bibel, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist auch. If you want to have anything, it comes from inside. It's not coming from outside. Ja, it's religion es that goes von that comes from outside. Religion inside. Kommt von außen nach innen. It's coming from inside. The part of you that is saved. Es kommt von innen, von dem Teil, der wiedergeboren ist. All the victory that in your spirit that is already saved. Der Sieg, der in deinem Geist ist, der schon gerettet. I hope you understand the message. Praise the Lord. Halleluja. Jesus did not have anything to do with religion. Jesus hatte nichts mit Religion zu tun. He hated religion. Er hat Religion gehasst. He never wore the sinners. Er hat die Sünder nicht ermahnt. But he was the religious teacher, the religious. Die religiösen he wore them. He said, "Woe unto you! Woe unto you! Because that is not my way." Denn dieser Weg ist nicht mein Weg. You see, that is not my way. Ist nicht mein you are talking Weg. About outside, where but my kingdom is inside. Ihr redet über das Äußerliche, aber mein Königreich ist von innen. He said, they wash the cup outside, but the inside is so dirty. Sie waschen. You know that. Die machen die Tasse von außen sauber, von innen. Religion talks about outside. Religion spricht über the kingdom talks about inside. Aber das Königreich Gottes spricht über das Innere. And you know Matthew 13. Jesus talks about it. Dass Jesus darüber gesprochen. Wehe dem. You are like grave. Ihr seid wie Gräber. Grave, you know grave. Wie ein Grab. You know what is in grave. Ihr wisst, was da im Grab ist. Somebody is rotting there. Jemand. But outside, people plant flowers. It's so beautiful outside. Jemand verrottet da. Außen ist so schön. Inside is smelly. Of a dead man. Riecht es und es ist ekelhaft. But outside is so beautiful. Das Äußere ist so schön. The beauty, the painting, they are just arranged. Blumen und alles sieht schön aus. That's why you call the religious people. So nennt ihr die religiösen Menschen. Because the kingdom, you see, is just from inside. He said, wash inside, the outside will be clean. Wasche das Innere und das Äußere wird sich reinigen. Again. Jesus did not have anything to do with the outside, Jesus which is hatte nichts religion. Mit dem Äußeren zu tun, was Religion ist. You know, they wanted to make him a king. Die wollten Jesus zum König ernennen. We go to two places here. Let us quickly go to John. John 6. Johannes 6. John 6:15. Johannes 6:15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain, himself alone. He departed. Because it was, it did not come because of outside, but because of inside. Denn es ist wegen dem Äußeren gekommen, sondern wegen dem Inneren. And also in John 18. Look at John 18. John 18, verse 36. Johannes 18, 36. John, are you here? Are you there, please? Can you help us to read it? 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von mir. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servant fight. You see, my kingdom is not of outside, mein Königreich ist nicht vom Äußeren, but of inside. Vom Inneren. Then would my servant fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he's telling us that his kingdom is just inside and sein not Reich outside. Ist innen und nicht außen. Your spirit is either Christ or Satan. Dein Geist, entweder gehört er zu Christus oder zum Teufel. Or the old or the new. Zum Alten oder zum Neuen. You see, if you are now saved, it is of the new. Gehört es zum Neuen. And a change in the spirit means a lot. Eine Veränderung im Geist bedeutet viel. It means a lot. Das bedeutet viel. Because until your spirit is changed, erst wenn dein Geist verändert ist, the outside cannot change. Kann sich das Äußere ändern? Until the spirit is changed, erst wenn dein Geist the outside cannot change. Kann sich das Äußere ändern? And a lot people want to change the outside without changing the spirit. Äußere ändern ohne den Geist zu ändern. Religion cannot change the spirit. Religion kann den Geist nicht ändern. Some are saved, but their mind full of religion. Einige Leute sind wiedergeboren, aber ihre Gedanken sind voll von Religion. Their mind is so full of religion. Ihre Gedanken sind voll von Religion. Religious spirit. In diesem Religionsgeist. The spirit, this very spirit directs their motive. Dieser Geist leitet ihre Motive. You see, directs their motive, their value. Motive, das, was sie wertschätzen. They are opposite Christ. Sie sind gegen Christus. You see, they are so blind. Sie sind so blind. By the spirit. Verblendet. They are so blind by the spirit that they don't even know what is the truth any longer. Dass sie die Wahrheit gar nicht erkennen. You see, please remember, listen again. Some are saved, but their mind full of religious spirit. Aber ihr Geist, ihre Gedanken sind voll vom religiösen Geist. And that is why that religious spirit. Und deswegen der religiöse Geist. You see, what religion, what Satan injects, he injected into your soul. Was der Teufel in deine Seele eingepflanzt hat, in deine Gedanken eingepflanzt hat. You see, you have to let it go. Du musst es loslassen. Until you let it go, your value will never change. What you value will never change. Erst dann wird sich das, was du wertschätzt, auch ändern. You see, you will value things outside. Du wirst äußerlich wertschätzen, nicht Christus. You always go back to the things outside. Du musst immer zu den Dingen, die außen sind, zurückkehren. Praise the Lord. Halleluja. In Luke 6. Lukas 6. Luke 6. Lukas 6. Vers 39. Lukas 6, 39. Look at what Jesus said here. Hör, was Jesus hier sagt. And he spake a parable unto them. Can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch? A blind man leading a blind man. Ein Blinden führt. The disciple is not above his master. Der Jünger steht nicht über seinem Meister. But everyone that is perfect shall be as his master. Aber jeder, der vollkommen ist, soll so wie sein Meister sein. Verse 41. And why beholdest thou a mote that is in your brother's eyes, but perceivest not the beam that is in your own eye? Was siehst du aber den Spalten, den Splitter im Augen deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen nicht? Religion cannot see clearly. Religion kann nicht deutlich sehen. Because it's so much of outside. Es geht immer um das Äußere. You see, they see it out. It's also always about outside. You see, they never go to the root. Sie gehen nicht zu der Wurzel des Problems. You see, they never go to the root. Sie gehen nicht zur Wurzel. Like Colossians said, you see, no, Colossians talks about the root. Colossians geht um die Wurzel. Colossians 2, we will go there later. You see, it talks about the root. Da geht's um die Wurzel. That we have to always go to. Dass wir immer zu der Wurzel zurückkehren. You see, we are to be tired of judging the outside. Wir sollten satt haben, das Äußerliche zu richten. Oh, it's always about outside, outside. Es geht immer um das Äußere. That religious spirit in the mind. Dieser Religionsgeist in den Gedanken. That don't belong to us any longer. Der nicht zu uns gehört. Allow it to go. Lass zu, dass er geht. Praise the Lord. Halleluja. It's not that we don't judge. Wir richten. But allow the spirit to judge. Aber lass zu, dass der Geist. Jesus said, judge righteous judgment. Wir sollen gerecht richten. Allow judge the spirit. Wir sollen den Geist richten. You see, and you allow the spirit to judge. Und du lässt zu, dass How do you allow spirit judge? Wie lässt you go to the root. Indem du zur Wurzel gehst. You know, there is something. The vine. The leaves. And the fruit. Und die Frucht. You see three things here. Drei Dinge. You see the vine, dieser the Stamm, leaves, die Blätter. You know, remember the fig tree. Der Feigenbaum zum Beispiel. The fig tree. Der Feigenbaum. You know, when Jesus was hungry. Als Jesus hungrig war. He went there to eat, to take something to eat. Zum Feigenbaum. Because there was leaf on the tree. Weil er dachte am Feigenbaum, also er wollte zum Feigenbaum sich etwas zu essen dazu holen, weil diese Feige, dieser Feigenbaum hatte Blätter. He's supposed to have It looks as it was as if it has fruit. Und wenn ein Feigenbaum Blätter hat, hat er auch normalerweise Früchte. He's supposed to have fruit. Er müsste Früchte haben. But there was no fruit. Aber er hatte keine Früchte. Because religion can never give you any fruit. Denn Religion kann dir keine Frucht geben. He cannot give you any fruit. Kann dir keine Frucht geben. And when Jesus got in there, he saw it, he looked at it, then he cursed it. Jesus hat das dann gesehen und hat diesen Baum verflucht. Praise the Lord. Halleluja. And today people want to use here. They are judging me. Heutzutage wollen Leute diesen Vers nutzen und sagen, ja, man richtet über mich. Who does know? Who don't do that? Who don't do this? You know, before you even correcting them, they see it as judging them. Sie zu ermahnen, also selbst sie zu verbessern, ist dann schon sie zu richten. Those correcting you, they are correcting you because they love you. Die dich belehren, sie tun das. Weil sie dich lieben. And we, because we know that if we join you, denn wenn wir dich unterstützen, you will be happy. Wirst du glücklich sein. That is not for your own good. Aber es ist nicht zu deinem Guten. That is not, that is not the right thing for you. Das ist nicht das, was Gott für dich will. Then verse 42. Either how can thou say to thy brother, brother, let me pull out the mole that is in your eye, when thou thyself beholdest not the beam which is in your own eyes, thou hypocrite. Cast out the beam first. Cast first the beam out of your own eyes, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in your brother's eye. 42. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. You know, flesh is never perfect. Das Fleisch ist niemals vollkommen. If you judge outside, if you judge, if flesh is judging flesh. Wenn das Fleisch das Fleisch richtet, ist Zerstörung, es ist Tod. His spirit that judges the flesh. Der Geist muss über das Fleisch richten. It's your spirit that is perfect. Denn es ist dein Geist, der vollkommen ist. That can now judge. Der dann richten kann über das Fleisch. And he said also in verse 43, for a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of bramble bush gather they grapes. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. The kingdom of God is from inside out. Das Königreich Gottes ist von innen nach außen. It's not outside. Nicht äußerlich. For of the abundance of the heart is mouth speaketh. Und aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Jenny, help us to read from 46 to the end. 46 bis zum Ende. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Sturm gegen das Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Sturm brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Choose Christ for you. And then, you see, choose Christ for you and then. Entscheide dich für Christus. Entscheide du dich für Christus. You know the people we talk to. Die Leute, zu denen wir sprechen. You say you choose Christ for you and them. Du entscheidest dich für Christus, für dich und für sie. Those you want to direct their life. Those you want to direct. You know people direct others. Leute regieren über andere. Choose Christ for you and them. Entscheide dich für Christus, für dich und für sie. And he talks about the blind. Er spricht über die Blinden. Those without Christ, they are blind. Die ohne Christus sind, sind blind. And there are a lot with Christ that are still blind. Es gibt viele, die mit Christus that, mit, that keep on rejecting the word of God. Die das Wort weiterhin missachten. And there are some that religion has blinded them so much. Es gibt einige, die von der Religion so verblendet sind. You see, like the Jews. Die Juden. You know, the Jews, they were after Sabbath. Die Juden. Sabbath. Ihnen ging es ständig um den Sabbat. It was all about Sabbath. Ihnen ging es um den Sabbat. You know, today, people, their value. Das, was Menschen wertschätzen. The Sabbath day was their life. Der Sabbat war ihr Leben. They never allow anybody to cross it. Die haben nicht zugelassen, dass jemand diesen Sabbat. Even Jesus, the Lord of the Sabbath. Selbst Jesus selbst. Trying to tell them, you see. Der Herr des Sabbats. That's what I call, what I'm here for a change. Ich bin hier für einen Wandel. Then we are not ready for a change. Und wir waren nicht we are to be ready for change. Wir sollten bereit sein für diese Veränderung. Let's be flexible in the kingdom of God. Wir sollten flexibel sein im Königreich. Allow the Holy Spirit to direct your life. Das tut, dass Jesus Christus, der Heilige Geist, dein Leben leitet. You see, the Jews, the Sabbath day was for what they value is so much more than Jesus. So sehr geschätzt oder wert als Jesus selbst. You see, the rules and regulation. Die Regeln. They refuse to let go what God said, let go. Sie haben sich geweigert, das loszulassen, von Gott gesagt ist, dass sie es loslassen. You see, they were having religion principles. Sie hatten religiöse Prinzipien. They were having God's principles. Gottes Prinzipien. You know, God's principle and Christ's principles, they are not the same. Gottes Prinzipien von Christus sind nicht gleich. Jesus came to fulfill Jesus God's principles. Um die Prinzipien von Gott zu erfüllen. A lot of laws, viele Gesetze, rules and regulations. Und Regelungen. You know, when we talk about Sabbath day today, people laugh. Wenn wir über den Sabbat sprechen, lachen Leute. And say, ah, Sabbath, how will they do that? But today we have things that we value even more than the word of God. Aber heutzutage haben wir unseren eigenen Sabbat in gewissen Bereichen unseres Lebens, wo wir einfach Jesus Christus nicht die Führung überlassen. You see, so also today, God's children are so blind. Genauso sind Gottes Kinder heute auch blind. Of religion, you verblendet see, vor Religion. They are after the principle. Sind hinter den Prinzipien of religion. Der Religion her. A lot of things blinded them. Verblendet sie. Holding them back. Halten sie that auf. They cannot come to Christ. Dass sie nicht zu Christus kommen. You see, the Christ in them cannot come out. Christus in ihnen kann nicht rauskommen. It's not just knowing the truth in one area. Es ist nicht nur die Wahrheit in einem Bereich zu kennen. Of your life. But in all areas of your life. In allen Bereichen deines Lebens. In all areas of your life. In allen Bereichen deines Lebens. You see, the fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. In your healing. Deine Heilung. In your prosperity, you see, to know the truth. Die Wahrheit zu erkennen. You see, then you are free from poverty. Von Armut. You see, and the truth in your desire. Die Wahrheit in deinen Wünschen. That you are to desire what God desires, what Christ desires. Was sich Christus wünscht. You see, you are the truth in motive. Die Wahrheit in that your motive should be Christ's motive. Das why you do things. Das Motiv von Christus ist. Weshalb du tust, was du tust. You see, allow it to be Christ's motive. Why you do things. Christus der Grund, das then your value, you see, the truth in value. Aber was du wertschätzt. What do you value? Was schätzt du wert? Your head, your wealth, everything. You have to know the truth in all. Dein Reichtum, was sind diese Dinge? Wo ist die Wahrheit? If we go to Colossians 2. Now let's go to Colossians 2. Colossians 2. We still have some minutes. Colossians 2. Colossians 2. from verse 6. Colossians 2 from verse 6. As you have therefore received Jesus Christ, the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in him. Allow everything to be of the Spirit. Das was alles vom Geist ist. Leave religion alone. Reject it. Lass die Religion zurück. How did you receive Jesus? Wie hast du Jesus empfangen? It says, as you have therefore received Jesus Christ, the Lord, so walk ye in him. So wie ihr Jesus empfangen habt, so wandelt auch in ihm. You see, it's all about your spirit. It's his spirit. Es geht um deinen Geist. Kolosser 2. The word of God is this. You know, we go to the spirit world. Wir gehen zur geistlichen Welt. Through the word of God. Durch Gottes Wort. Rooted, verse 7, rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Religion is outside everywhere. Religion ist draußen. They are outside everywhere. Why don't you embrace the written? Wieso akzeptierst du nicht das Wahre? You know, during the Jews' time, their time, the old time. You know, you wash your hand before you eat. Sabbath, you see, there were so much concern so about it. Regeln gab es, wo sie sich ständig den Kopf zerbrochen haben. Verse 9. For in him dwelleth all the fullness of God's head bodily, and you are complete in him, which is the head of all principalities and power. Don't rush to things. Eile nicht zu Dingen. You see, sometimes, just if you don't know it, just say, I don't know it. I will ask the Lord. Und sag einfach, ich weiß nicht, und ich frage den Herrn. You know, I don't know everything. Ich weiß nicht alles. Except the Lord revealed them to me. Denn der Herr offenbart es mir. It's what he revealed to me that I know. Das, was er mir offenbart, das weiß ich. So you can come with something, I will tell you, I don't know, for now, I don't know it. But the Lord will reveal it to me. Ich weiß es leider nicht, aber der Herr wird es mir offenbaren. Then in verse 11, and in whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of the flesh, buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the oppression of God, who has raised him from the dead. Beware of your value, please. You know what you value. That's what you wertschätzt. What you value will give you joy, or we can give you joy or sadness. Was du wertschätzt, kann dir Freude oder Trauer geben. It's only when you value Christ. Nur Christus wertschätzt. That your joy remains permanent. Wird deine Freude gleich bleiben. I don't know what you value. You know, some people they value things. Also Leute schätzen Dinge wert. There's some value babies. Einige schätzen Kinder wert. But babies, you see, in the womb or outside the womb. Some value marriage. Einige schätzen die Ehe wert. You see, they value marriage so schätzen much. Schätzen die Ehe so sehr. You know, there is always saying, no divorce, no divorce, no divorce. Es geht ihnen immer um die Ehe. Thou shalt not divorce. Dass du dich nicht scheiden sollst. Some value people, you see, don't kill. Schätzen Menschen. Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Our value should not be things. What God created. Wir sollten nicht Dinge schätzen, die Gott erschaffen hat. You see, our value should be Christ, the Creator. Das, was wir allgemein schätzen, sollte Christus sein. Our value should be Christ himself. Unsere Wertschätzung sollte auf Christus sein. Then let us continue reading. And you be dead in your sin. And that's verse 13. 13. And the circumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of the ordinances that was made against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. No religion have done that. Keine Religion hat das getan. Let no man therefore judge you in it. Because it's no longer about outside. Es geht nicht um das Äußerliche. Or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of an angel. Of angels intruding into those things which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. You see, you can be in your fleshly mind and you can be in the spirit. Du kannst in deiner fleischlichen Gesinnung sein, du kannst auch im Geist sein. Then he said in verse 19, where we are going, I'm not holding the head from which all the body by joints and hands, having nourishment, ministered and knit together, increase with the increase of God. Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiment of the world, why as thou living in the world are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not. You know, today it's always touch not, taste not, handle not. We don't do that. That is wrong. You see, that is wrong. You see, our focus should be Christ. Unser Fokus sollte Christus sein. Because in Christ is the light. The light. The light is always on. Denn in Christus ist das Licht immer an. The people can, no, nobody can help himself without Christ. Niemand kann sich selbst helfen ohne Christus. He is the only one that can help us. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. He is the only one that our focus should be. Er ist der Einzige, auf dem wir unser Fokus haben sollten. You see, touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using after the commandment and doctrine of men. You know, the doctrine of God is also touch not. Das shall not, das shall not, das shall not. Die Gebote von Gott sind auch taste nicht an, rühre nicht an, koste. Now, you know, there are a lot of doctrine of men that are part in. That are also part of it. Viele Lehren der Menschen, die auch Teil davon sind. Then which things have indeed a show of wisdom in will, worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Allow it to be Christ alone. Es um Christus geht. Let us see Christ. Lass uns Jesus Christus bitte sehen. Allow it to be Christ. In him, you see, in that Christ is everything. In your marriage. Ist alles, seine Ehe. In that Christ is everything, the baby. Alles, das Kind. In that Christ is everything, the people. Die Menschen. Until you value Christ alone. Erst wenn du Jesus Christus, you cannot even value the baby. Wirst du auch nicht dieses Kinder wertschätzen. Until you value Christ alone. Du Christus allein wertschätzen. You cannot even value the marriage. Kannst auch nicht deine Ehe wertschätzen. Until you value Christ alone. Du Christus allein wertschätzt. You cannot value people. Kannst du Menschen nicht wertschätzen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. And we know of John 16. 16:8-9. You know, Jesus told us, he said, the Holy Spirit will reprove the world of sin. He will tell us what sin really means. Der Heilige Geist wird uns zeigen, was Sünde wirklich bedeutet. It really means, you see, that it's not about what we call sin, but Rejecting Christ and ignoring Christ. Es geht nicht um das, was wir Sünde nennen, sondern Jesus Christus zu ignorieren. Das ist die wahrhaftige Sünde. Satan does not care if you are born again. Dem Teufel ist egal, ob du wiedergeboren bist. He doesn't care about it. Ist egal, ob du wiedergeboren bist. But don't just know the truth. Aber sollst die Wahrheit nicht wissen. You see, don't just know the truth about religion. Er will nicht, dass du die Wahrheit über Religion wissen. That religion is so deadly. Dass Religion tödlich ist. He brought religion to divert people's attention from. Religion gebracht, Leute abzulenken. From the invisible heaven, vom, which is Christ himself. Vom unsichtbaren Himmel, Christus selbst. He brought religion to divide people's attention. That people's attention is so much of, you see, the irrelevant today. What people call the real things. Das, was die Menschen das Wahrhaftige nennen. They don't see Christ in churches. Sie sehen nicht Christus in Gemeinden. What they see is beautiful sehen, church. Ist ein schönes Gebäude. They see beautiful chairs. Schön eingerichtet. You see, the church is so big. Die Kirche ist so groß. And so beautiful. So schön. You see, the music is so good. Ist einfach abgestimmt. You know the song what they were just singing, so good. Die Lieder, die sie gesungen haben. Why do you like it? Aber wieso magst du die Lieder? We have to see what Christ sees. Wir sollten das sehen, was Christus sieht. Satan does not care about you being born again. Dem Teufel ist egal, ob du wiedergeboren bist. Because you know a lot of born again everywhere today. Es gibt viele Leute, die wiedergeboren. They are born again. He wants to just mention, I'm born again. They are so blind with what Satan wants them to be blind with. Aber religion. Sie sind blind und sehen nicht das, was sehen, sehen erkennen nicht diese Falle in dieser Religion. You see, it's always about what is outside. Es geht ihnen immer um das, but Jesus, he said, I came for the kingdom because aber the Jesus kingdom hat gesagt, is within us. Ich komme wegen dem Königreich Gottes und das Königreich Gottes ist mitten unter uns. And if you believe in Jesus, wenn du an Jesus glaubst, you will be free from all those, you see, all those things that the world calls sin. Bist du frei von den Dingen, die diese Welt Sünde nennt? If your focus is in Christ, wenn dein Fokus auf Christus you will liegt, not even remember to sin. Wirst du dich nicht daran erinnern zu sündigen? If your focus is in Christ, you will not even remember. You will never be sad. Liegt, wirst du auch nicht traurig sein. If you learn, you see, like where we read in Colossians 2, that you are rooted in Him. Du bist verwurzelt. If it's all about Him, you will not even remember to be sad. Dann wirst du dich daran erinnern, traurig zu sein. Do you know when you are sad? Wisst ihr, weshalb ihr traurig seid? Once your focus is out of Christ. Wenn dein Fokus nicht mehr auf Jesus Christus ist. You see, nobody that puts sugar in his mouth that will never smile. You know sugar? Ice cream. You see, don't put it there. Zucker gibt, dann wird er immer lächeln oder einen Grund you haben. Because sweet, they will not spit it out. Dann wird es nicht ausspucken. Like somebody said the other day, you see. So it is true, you see. And you see, when it was, what? For you, how do you know that you are out of divine? Wie weiß man, dass du vom Stamm bist, vom Stamm gefallen bist? It is when you are becoming sad. Wenn du traurig wirst. When you are now becoming sad. Wenn du anfängst traurig zu werden. Thinking of whatever, you see, the results. Anfängst an whatever comes to you. An das zu denken, was dir passiert. You see, whatever it is, you see. You see, in Colossians 3, look at Colossians 3. Colossians 3. He said, if you then be risen with Christ, see those things which are above. Where Christ sitting on the right hand of God. Such nach den Dingen, die oben sind. Set your affection on things above. Schau auf die Dinge, die oben sind. Not on things on the earth. Und nicht die Dinge, die irdisch sind. You see, not the result of nicht the doctor. Die Ergebnisse vom Arzt. Not the result of wherever. Nicht die Ergebnisse don't allow your affection to go there at all. Lass nicht zu, dass deine Aufmerksamkeit darauf geht. You see, anytime you go there, know that it's time to praise the Lord. Immer wenn du instead of being worried, that's how to. Von Angst you know, und Sorge und Gleichgültigkeit kommen, dann wisst ihr, es an der Zeit ist, den Herrn zu preisen und zu loben. You know, if somebody has fever, they test the temperature. Wenn jemand Fieber hat, dann nimmt man, dann misst man sein Fieber normalerweise. That is how you test your faith. You know how. You don't know when you are in faith. Du solltest wissen, wenn du im Glauben bist. If you are in faith, you are never worried. Wenn du im Glauben gestorben bist, dann bist du auch nicht in Sorge. You say, what for sure then? There is no pressure in you. There is no fear. There is no fear in love. Da ist keine Sorge, da ist keine Angst. Denn in der Liebe ist keine Herrschaft. You see, in Christ, there is no fear. There is no fear in love. Denn in der Liebe ist keine Angst. You see, there is no fear in love. A perfect love casts out fear. That is, there is no fear in Christ. If your focus is in Christ, there is no fear. Die vollkommene Liebe verscheucht die Angst. Allow your focus to be Christ alone. Fokussier dich auf Christus. Take your eyes away from the problem. Nimm deine Augen weg vom Problem. Anytime the problem comes. Und wenn das Problem kommt. To your mind. Because Satan will want to inject it to your mind. In deine Gedanken. Know that it's time to rub his nose with it. Wissen, I say thank you, Jesus. I thank you for the victory. Zu entscheiden, sich That's für Jesus giving zu bedanken. Für den Sieg, den uns schon gegeben Praise hat. Praise the Lord. Halleluja. So set your affection on things above, not on things on the earth. Not the result of the doctor. Nicht die Ergebnisse vom Arzt. You see, you know, a carnal man. Ein fleischlicher Mensch. A carnal, you see, if let us go to Romans 8. Römer 8. We will close with that. Romans 8. Maybe we will close Römer with 8. That. Maybe. Let's go to Romans 8. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8. Römer 8. Verse 6. It says, for to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded is life and peace. Denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? And is there your mind full of the Spirit? Sind deine Gedanken voll vom Geist? Sind deine Gedanken voll von Gottes Wort? Is your mind full of the truth? Sind deine Gedanken voll von der Wahrheit? You see, to be carnally minded is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. To be minded, you see, to be the doctor's priest. Report minded is dead. Dass du nach den Ergebnissen berichtest. Or whatever is your salary minded. Kontrolliert wirst, dass du durch dein Gehalt kontrolliert wirst. You see, if your salary is what controls you. Dein Gehalt, das ist was ich kontrolliere. You see, the weather, you know the weather control people. Das we have to control. We control the weather. Wir kontrollieren das Wetter. We control things. You see, situation. Nicht das Wetter sollte. You see, whatever is outside, God's children. You see. Because there's change in the spirit. In einer Veränderung im Geist. The old spirit. Es passiert der alte Geist. You see, it's of carnality. Ist fleischlich. You see, and it cannot control the outside. Es kann das Äußere nicht But the new spirit, which is the spirit Geist, of Christ. Der Geist von Christus. That's why you are so different. You are not religious. Kann das? Du bist eben anders als Religion. You see, you always go to that spirit. Remind yourself that you are not a religious man. Dass du kein religiöser Mensch bist. That you are and you are of Christ in your spirit. Bist, dass du zu Christus gehörst. That you are different. Dass du anders bist. Situation. Circumstances. You see, Bedingungen. Control. Your age. Dein Alter. Your body. Dein Körper. You see, whatever is there. Was auch immer da. Whatever you have that maybe somebody appoints. They pointed to it that is the problem that you are having. Oder das, was irgendjemand meint, ein Problem in deinem Leben zu sein. He said to be carnally minded is dead. If your focus is on it, it's dead. Take your eyes away from it. Entferne deine Augen davon. You see, if you can, God, you know how God created everything. Gott alles erschaffen. Number one, the light. Licht als erstes. He saw darkness. Er hat die Dunkelheit gesehen. But he did not speak darkness. Er hat nicht die Dunkelheit ausgesprochen. He spoke light. Er hat das Licht gesprochen. Though darkness was there. Auch wenn die Dunkelheit da war. Though light was not there, but he spoke Licht light. War nicht da, aber er hat das Licht ausgesprochen. He spoke what was not. You saw. You don't speak what you see. Du sprichst nicht das, was du nicht. And from now on, whatever it is. Was immer es auch ist. That you have prayed for. Wofür du schon gebetet hast. You have changed in the spirit. Wo du dich schon geändert hast im Geist. You walk in it. You walk. You allow the word of God to walk in it also outside. Not just in the spirit alone. Gottes Wort ist ausarbeitet. And that is why you no longer go there and discuss about it. Deswegen diskutierst du nicht mehr darüber. You know, when we... If we have negative results, wenn wir negative Ergebnisse haben, a result that is evil. Ergebnisse, die böse Art des Herrn. That's Satan we always rejoice about. Über die der Teufel sich freut. Because you know God's children, we are designed to function in the supernatural. Und wir Gott, the change in the spirit, Gottes remember. Kinder, wir sind erschaffen worden, Geist zu handeln. That is why, you know, if I use a doctor, the doctor can say this thing happened to people. Der Arzt kann sagen, diese Sachen sind Menschen passiert. You see, he said it, why? Because the people, they have the old spirit. Denn diese Menschen haben den alten Geist. But you today, you have a new spirit. Aber du hast einen you understand Geist. That? You have the spirit of Christ Geist today. Von Christus. You no longer are the spirit. The old spirit. Du hast nicht mehr den alten Geist. And that is why you allow what is in your spirit come outside. So lässt du das, was in deinem Geist ist, rauskommen. Stop allowing religion to block it. We have talked about it. Zuzulassen, dass Religion das blockiert. You see, valuing what people, this what religion value, we block it. Wenn du anfängst, die Dinge wertzuschätzen, die Religion wertschätzt, wird es den Sieg aufhalten. He will prevent the victory from coming out. Wird den Sieg aufhalten. And you see, the doctor can say, yeah, it's normal. It happened to people within between this. We have to check this so and so time because you know it's normal. He's just talking about the old spirit. Der Arzt kann über all diese Sachen, Symptome und Ergebnisse und Erfahrungen sprechen, aber er spricht über den alten Geist. But the new spirit. Der neue Geist, der in dir ist. That the word of God can only reveal. Über den kann nur das kann nur Gottes Wort. You see that the word of God can only through the word of God you can understand Wort it. Kann the doctor cannot know that. Der Arzt kann das nicht wissen. He cannot know that. He cannot see that. Er kann das nicht sehen. Praise the Lord. Halleluja. Don't be carnally minded. Sei nicht fleischig gesinnt. Because it is dead. Denn das ist tot. But be spiritually minded. Sei geistig gesinnt. And it gives life to whatever is dead. Denn das gibt Leben zu den Dingen, die tot sind. You see how to give life to whatever has been dead. Das macht tote Dinge lebendig. That there is no more life there. You see, whatever there is now, if there is no life in something. Wenn etwas tot ist. You see how to bring life to it. Wie wir es wieder lebendig machen. Be spiritually minded. Es nehmen wir geistlich gesinnt. The word of God minded. Nehmen wir Gottes Wort. Reject the word of God. Gedanken haben. You see, Satan we want to, you see, just, you see, you know, what do you call it? Injection. Inject. You just press it. You see, want to bring that fear. Want to bring that doubt. Want to bring all. What is God? What is God? Und Fragen reinbringen. Then you go. You are well equipped. Aber du bist gut ausgestattet. Then remind Satan that you have a new spirit. Erinnere den Teufel an, dass du einen neuen Geist hast. You have a change in the spirit already. Dass du eine Veränderung im Geist schon hast. And the spirit is greater than even your mind. Dass der Geist größer ist als dein Verstand. That you cannot, your mind have to bow down to the spirit. Deine Gedanken müssen sich deinem Geist ergeben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. To be spiritually minded. Geistig gesinnt zu sein. To be the truth minded. Die Wahrheit. To be the word of God minded. In uns zu haben. Gottes Wort in uns zu haben. To be God minded. Gott in uns zu haben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Are we to stop here? Praise the Lord. Hallelujah. Learn to hold the head, like Colossians 2 told us. Learn to always hold the head and cleave to the head. Lerne dich immer am Haupt festzuhalten, am Kopf festzuhalten. You know, when Jesus sent the 70, als Jesus die 70 Jünger geschickt hat, they were happy. Waren sie glücklich. You know, they were so happy. Sie waren so glücklich. They says Satan was subject to them. Der Teufel gehorcht uns. Let us go this. Luke 10. Lukas 10. I'm not here to encourage anybody. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu motivieren. I'm here to speak the truth to you. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sprechen. That you live in the truth. Dass du in der Wahrheit lebst. You know, the word can encourage. Die Welt kann dich ermutigen. Well, we speak the truth. Aber wir sprechen die Jesus Wahrheit. Did not say we are free with encouragement. Jesus hat gesagt, wir sind frei durch Ermutigung. We are free with the truth. Wir sind frei durch die Wahrheit. From 17. Lukas 10, 17. From 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the spirits are subject unto us through your name. They were rejoicing that the spirit is subject. You know, when you wake up the dead, you are so happy. You nearly jump on your head coming out of the ceiling and say, eh? So I can do this. So through yeah, job with somebody that was there. You know. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents. A scorpion and over all the powers of the enemy. Then why should God's children be afraid? Sie sollten Gottes Kinder Angst haben. He said, behold, I give unto you power to tread on serpents. We are not afraid of witches and wizards. Wir haben keine Angst vor Magiern. Don't be afraid of them. Hab keine Angst vor Just you see, go. Praise the Lord. Hallelujah. You see, don't be afraid of them. Hab keine Angst vor ihnen. There's something I'm going to preach on Sunday concerning something like this. Praise the Lord. Hallelujah. And scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall be enemy hurt you. Jesus is talking to you and Jesus me. Jesus spricht jetzt zu dir und mir. It's not just the disciples. Nicht nur die Jünger. But you and me. But zu dir und mir. Nothing can hurt you. If you really believe this very place. Wenn du das wirklich glaubst. You will never be afraid of whatever problem you are facing now. Du wirst keine Angst haben vor den Problemen, die vor dir sind. You will know that it's over before it comes. Du wirst wissen, dass es vorbei ist, bevor es kommt. You see, you know that the problem has been solved before you come. Das Problem schon gelöst worden, bevor es gekommen ist. Before it comes to you. Bevor es zu dir kommt. You have Jesus before that problem. Du hattest Jesus schon bevor das Problem kommt. So as if you have Jesus before it comes. Wenn du Jesus hast, bevor es kommt. You have victory before it comes. Du hast auch den Sieg, bevor Praise the Lord. Hallelujah. Because Jesus is not going to die tomorrow. Denn Jesus wird nicht morgen für dich sterben. Or even today for you. Auch nicht heute. It has been done. Er ist schon für dich gestorben. It's over with Satan and his agent. You see, and in verse 20, he said, notwithstanding in this, rejoice not, that the spirit are subject unto you. You see, don't value that. Schätze nicht das wert. Don't even value that. Schätze das nicht. Don't just joy in it. Du kannst dich dafür bedanken. They don't value it. Aber schätze nicht. They rather rejoice because your names are written in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Whose name is written in heaven? You know, in heaven there is no pain. In dem Himmel gibt es kein Schmerz. There is no destruction. There is no death. There is no adult there. There is no baby death in heaven. He said, your name is heaven, which means you are seated with Christ in heaven. That's what the Bible says. Christus im Himmel. How are you seated? Wie sitzt du mit Christus im Himmel? How to be seated in Christ? Wie sitzen wir in Christus? In deiner Ruhe. His rest. Das heißt, rest with Jesus. You sit down. You don't start walking. When you not sit down, you are resting. You rest with Jesus. Rest with him. You see, allow his word to make you rest. Lass zu, dass sein Wort dich die Ruhe gibt. There is no panic. You see, if you are in panic, you are not resting. You are not sitting with him. Wenn du panisch bist, dann bist du nicht in der Ruhe von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Maybe we stop. We can stop here. We stop here. And continue on Sunday. Praise the Lord. Hallelujah.